die Welt wir füllt von dem Klang Locken der zärtlichen Lieder. So als ob leiser verliebter Gesang sich von den Wolken herniederschwang. Lieber wacht mit all der Macht und ich verspür Sehnsucht in mir, Sehnsucht, Geliebter, nach dir, nach dir. Ich bin heute so verliebt, heute war ich noch nicht verliebt. Mein Herz möchte vor Glück vergehen, noch nie war das Leben so schön. Ich tausche nicht für Millionen ein, die Freude so verliebt zu sein. Ich frag nicht, was geschieht, wenn dieses Glück morgen entflieht. Heute Nacht will ich nicht fragen, will dir nur sagen, mit meinem Lied. Ich bin heute so verliebt, so unsagbar verliebt. Denn wen soll ich verstehen? Frage ich nicht. Wer weiß, vielleicht in dir.